Abschnitt 8 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel: Die Empfindlichkeit des Ohres, Teil 3. Drittens: Welche Unsummen von Gehörseindrücken wir in jedem Augenblick des Lebens de facto perzipieren, bemerken wir nur, wenn wir uns die Mühe geben, irgendein komplexes Geräusch, das in eine dem Lärme abgewandte Arbeit unbewusst hineintönt, uns bewusstmachend zu analysieren. Eine einzelne quietschende Türangel zum Beispiel produziert pro Sekunde etwa 1000 bis 3000 Hin- und Herbewegungen zahlloser Eisenteile, dem die gleiche Anzahl Schwingungen des Trommelfells, des Mittelohrs und Labyrinthes entsprechen muss. Ein heftiges Türenwerfen im Hause, wie es bei unerzogenen Menschen so beliebt ist, entwickelt ein Konglomerat von Geräuschen, die durch zahllose Schwingungen zahlloser Eisen, Holz- und Glasteile bewirkt werden und zu ihrer Wahrnehmung sämtliche Membrane des Ohrs und die gesamte Klaviatur der Hörzellen in unaufhörliche schmerzliche Vibration versetzen. Wenn ein schweres Lastfuhrwerk über den Straßendamm rollt, dann teilen sich die Schwingungen des Pflasters sämtlichen Häusern der Umgebung mit, die in den Grundfesten erzittern. Diese Schwingungen aber übertragen sich auf sämtliche Gegenstände jedes Zimmers, deren jeder in einem bestimmten Eigenton in die allgemeine Erschütterung einstimmt, während das Stampfen der eisernen Hufe auf dem harten Straßenpflaster alles überlärmende Tonfolgen von D2 gestrichen bis Fis 3 gestrichen hervorlockt, die ein zur Erde geneigtes Ohr noch aus mindestens 2 Kilometer Entfernung deutlich vernehmen könnte. Versuchen wir aber vollends in das zu unserem Fenster dumpf emporbrausende Geräusch der Straße hineinzuhorchen, so können wir in jeder Sekunde jeden von den 4000 für uns vorhandenen Tönen deutlich hervorholen, und wenn wir einen beliebig abgestimmten Resonator ans Ohr halten, so findet sich, dass jeder mögliche Ton auch in einer scheinbar ruhigen Umgebung fortdauernd in unsere Ohren einbrandet. In diesem Augenblick zum Beispiel höre ich, während ich in einer Wirtshausstube über den Lärm schreibe, von der Straße her viele charakteristische Vokale im Rufe verschiedener Menschen- und Tierstimmen, höre melodische Terzen und Quinten der Ausrufer von Kartoffeln und Fellen und bestimmte Töne, an denen ich Typen des Ganges oder der Bewegung unterscheiden würde, auch wenn ich nicht sehen könnte, wer an den Fenstern vorübergeht. Wenn eine Modedame auf hohen Absätzen vorüberrauscht, dann höre ich deutlich ein bestimmtes Knarren im hohen E jeden anderen Laut übertönen. Stampft ein Bauer auf klobigem Schuhwerk daher, so produziert sich das in kleinen G. Wenn aber ein Offizier den Säbel über das Pflaster schleift, so hört man eine Tonskala, deren Grässlichkeit höchstens mit dem Rasseln eines Spazierstocks über den eisernen Gartenzaun oder mit dem Aneinanderwetzen zweier geschliffener Messer verglichen werden kann. Fußnote: Die Apperzeption der Einzeltöne, die uns die Klanganalyse vermittelt, kann sogar zur apperzeptiven Manie werden. Wenn ich mich lange geübt habe, Geräusche in Einzeltöne zu zerlegen, so stellt sich die Disposition ein, jedes in der Umgebung auftauchende Geräusch mir bewusst zu machen. Ende Fußnote. Da der Lärm, gleich seiner edlen Schwester Musik, ausschließlich das Affekt- und Willensleben des Menschen aufzurütteln vermag, so kann er zu Gewaltakten, ja zu Verbrechen verführen, die in Ruhe und Stille niemand zu begreifen vermag. Die geschichtliche Überlieferung bezeugt, dass Gewaltnaturen wie Alexander der Große und Erich der Gute von Dänemark durch die Wirkung aufreizender Musik zu Mördern ihrer vertrautesten Freunde geworden sind. Wir lesen auch von Napoleon, dass dieser Eisenmensch Musik und lautes Geräusch als so unerträgliche Nervenqual empfunden hat, dass er bei ihrem Anhören zum Weinen gezwungen wurde. Und in der Tat, jedermann weiß aus Erfahrung, dass es keinerlei emotionelle Regung gibt, die nicht auf dem Wege der Tonwahrnehmung in die Seele Einlass finden könnte. Eben darum ist es nur natürlich, dass das für Töne besonders empfängliche Individuum jedes Geräusch als Vergewaltigung und Zersplitterung seines Selbst empfindet und fürchtet. Alles, was in unsere Ohren eindringt, stellt ja die Forderung, uns in fremde Willens- und Gefühlszustände hineinziehen zu lassen. Je individueller daher unsere Arbeit und unser Leben ist, je mehr wir Sammlung, Einkehr und Selbstbewahrung nötig haben, umso furchtbarer muss der fortdauernde Anreiz zur Ablenkung und Zersplitterung, den eine laute, sich aufdrängende Umwelt ausübt, uns quälen, verbittern und demütigen. Hierzu aber kommt, dass die Orientierung durchs Ohr ein Spezifikum der geistigen Wesen und darum die vornehme Besonderheit des Menschen ist. Mehr als jedes andere Naturwesen ist der Mensch auf sein Gehör angewiesen. Das dokumentiert sich in der unvergleichlichen Schönheit und Bildungsfähigkeit seiner Stimme. Denn überall, wo die Welt aus Ton und Klang gewoben wird, ist auch die Stimme klangreich und wohltönend. Diejenigen Wesen dagegen, die sich vorwiegend durch die gröberen Sinne, insbesondere durch den Geruchssinn, orientieren, haben auch raue, hässliche und ärmliche Organe. Organ und Gehör stehen im Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit. Man denke nur an Singvögel und Raubtiere. Wir wissen kaum, in welchem Grade musikalische Elemente der Sprache, wie Tönung und Klangfärbung, bei allem Verstehen und sich Verständigen leitend sind. Nicht, was wir vernehmen, sondern was wir hören, ist das für uns Wichtige. Jene rein perzeptive Seelenfühlung, die die unbewusste Direktive auch für alle Menschen und Weltkenntnis bietet, rechnet nur wenig mit dem, was einer redet, aber sie weiß sehr feinhörig das unbewusste Wie der Rede zu erlauschen, welches niemand klar in seiner Gewalt hat. Ja, ich glaube, dass der Mensch sogar sich selber nur so lange versteht, als er schweigt. Sobald er aber zu reden beginnt, ist sicherlich irgendjemand unter den Hörern besser imstande, den Redenden zu verstehen, als er sich selber zu durchschauen vermöchte. Was sich aller Bewusstheit, Willkür und Verstellung entzieht, und was niemand an sich selbst kennt, so wenig als das Auge sich selber sieht, das liegt ausschließlich in den klanglichen Elementen der Stimme verborgen. Daraus erklärt sich auch, dass Blinde, die nach Shakespeares schönem Worte mit den Ohren sehen, einen besseren Schlüssel zur Seele und damit eine reichere Weltkunde besitzen als Taube oder Taubstumme. In der Geschichte der Künste haben die Blinden stets eine bedeutende Rolle gespielt, Taube dagegen und Taubstumme nur selten reicheres Weltgefühl geoffenbart. Sie sind in der Regel misstrauisch, unzufrieden. Ihr verzagtes, ängstliches, hilfloses Gesicht beweist deutlich, dass sie keinen Anteil an dem Glücke weiten geistigen Verständnisses haben, dass das Antlitz der Blinden friedlich und ehrwürdig macht. Wie groß der unbemerkte Einfluss ist, den viele Empfindungen von Tönen, Lauten, Klängen und Geräuschen auf unser Erleben ausüben, das erweist sich besonders an der Entwicklung der Sprache. Ich denke zunächst an die unbewussten onomatopoetischen Wortbildungen. Etwa an Tatsachen wie die, dass die Namen der meisten Geräusche das betreffende Geräusch selber hervorbringen. Das heißt, dass der Laut des Wortes der Höhe oder Tiefe des Geräusches entspricht, das durch das betreffende Wort bezeichnet wird. Man wird zum Beispiel in den Worten brummen, donnern, poltern, rauschen, brausen, rasseln, knarren, schmettern, piepsen, piepen, die Tonart des von ihnen bezeichneten Geräusches unschwer wiedererkennen. Auf dieser tonmalenden Funktion der Sprache beruht bekanntlich insbesondere der Reiz des Stabverses und der Alliteration. Viel wichtiger aber als diese Produkte unbewusster Gehörsempfindungen sind die zahllosen rhythmisch-musikalischen Elemente der Sprache, hinter denen ebenfalls ungemerkte Gehörseindrücke stehen. Gerade die Erscheinungen des Rhythmus deuten auf anthropologische Verwurzelungen, deren Untersuchung den Wissenschaften der Tonpsychologie wie der Musikästhetik eine konkrete Grundlage gibt. Ich will daher wenigstens im Vorübergehen auf Tatsachen hinweisen, mit denen sich die Physiologie des Lärms und der Geräusche seit alters beschäftigt hat. Man weiß, dass durch Lärm und Geräusche sekretorische wie exkretorische Funktionen gesteigert, gemindert oder sonst wie verändert werden. Man hat auch versucht, die physiologische Wirkung bestimmter Töne und Tonfolgen festzustellen, und das Altertum pflegte sogar die musikalischen Tonarten nach physiologischen Gesichtspunkten zu unterscheiden. Man meinte, dass eine bestimmte Tonart, die äolische, phrygische, dorische und so weiter, auf bestimmte körperliche Organe, auf Herz, Magen, Rückenmark und so weiter Einfluss habe. Hierauf begründete sich jene merkwürdige Therapie des Mittelalters, die durch bestimmte Töne und Instrumente gewisse Krankheiten zu heilen unternahm, etwa Wassersucht mit einer Flöte aus Zedernholz, Fieber durch Mollakkorde auf einer Weidenflöte und dergleichen mehr. Abergläubisch-mystagogische Spielereien, hinter denen gleichwohl ein tiefer Einblick in die physiologische Wichtigkeit der Geräusche steckte. Es ist freilich nicht viel damit getan, wenn man, wie noch neuerdings Theodor Billroth versuchte, den Rhythmus und den Zeitsinn zu physiologischen Tatsachen, etwa zu Systole und Diastole des Herzens, in Beziehung bringt. Aber es bleibt immerhin eine Aufgabe der Wissenschaft, alle somatischen Korrespondenzen von Tönen, Klängen oder Geräuschen und insbesondere ihre Beziehungen zu den Empfindungen anderer Sinnesgebiete, wie zum Beispiel der Farbenempfindung, durch Experimente aufzuzeigen. Fußnote: Die Bezeichnungen Ton, Klang und Geräusch habe ich in dieser Arbeit nicht streng gegeneinander abgegrenzt, denn es war für ihren Zweck durchaus unnötig. Im Übrigen bezeichnet man als Ton nur die akustische Elementarempfindung, als Klang ein aus Teiltönen zusammengesetztes akustisches Gebilde, dessen Farbe von der Intensität der es zusammensetzenden Teiltöne abhängig ist. Als Geräusch eine Folge von Tönen, die entweder hinsichtlich der Schwingungszahl differieren oder einen sehr schnellen, unregelmäßigen Wechsel der Tonhöhe aufweisen, wie zum Beispiel das Heulen des Windes, das Plätschern des Wassers oder von denen jeder einzelne Ton nur ganz kurz andauert. Ende Fußnote. Viertens. Über die individuelle Empfänglichkeit verschiedener Menschen für Ton-, Klang- und Geräuschempfindungen hat man nun in der Tat mit den Methoden der experimentellen Psychologie mannigfache Untersuchungen angestellt. In einigen Kliniken sah ich folgende einfache Vorrichtung, mit deren Hilfe man die Empfänglichkeit für Geräuschwahrnehmungen während des Schlafens und somit die individuelle Schlaftiefe festzustellen wähnte. In dem von der Versuchsperson bewohnten Schlafraum wird ein Kasten angebracht, aus dem alle paar Stunden Kugeln von bestimmtem Gewicht aus bestimmter Höhe auf eine Metallplatte herabfallen. Sobald das Kugelgewicht die Platte berührt, wird ein Stromkreis geschlossen, durch dessen Einwirkung eine mit ihm verbundene Uhr, die Tausendstel Sekunden anzeigt, zum Stillstehen kommt. Der Versuchsperson wird lediglich gesagt, dass, sobald von ihr während der Nacht ein Fallgeräusch gehört wird, sie auf einen an der Wand neben ihrem Bette befindlichen Knopf drücken solle. Dadurch wird dann die Tausendstelsekundenuhr wieder in Gang gesetzt. Mithilfe eines zweiten Zeigers der Uhr, der dauernd in Gang bleibt, kann der Experimentator konstatieren, wie viel Sekunden Tausendstel zwischen dem Fall der Kugel und der Wahrnehmung des Geräusches von Seiten des Schlafenden verstrichen waren, oder ob der Schlafende das Geräusch etwa gar nicht bemerkt hat. Auf diese Weise konstatiert man, welche Geräuschstärken und Geräuscharten geeignet sind, um eine bestimmte Person zu bestimmtem Termin und unter vorbestimmten Versuchsbedingungen aus dem Schlafe zu erwecken. Vorzüglich wurden diese Versuche benutzt, um die einschläfernde Wirkung neuer Schlafmittel zu erproben. Oder man erprobte den Einfluss der Beschäftigung während des verflossenen Tages, etwa den Einfluss körperlicher Ermüdung. Oder untersuchte die Wirkung einer bestimmten Dosis Alkohol auf die Schlaftiefe. Indessen kommt bei jedem derartigen Versuche, soweit man die Versuchsreihen auch ausdehnen mag, eine solche Fülle ungleichartiger und zum Teil unkontrollierbarer Faktoren im Resultate zum Ausdruck, dass man schließlich nichts anderes ersehen kann, als eben die pragmatische Tatsache, wie tief ein bestimmter Mensch zu bestimmter Stunde geschlafen hat, ohne dass man die körperlichen und seelischen Einzelursachen irgendwie zu isolieren vermöchte. Ebenso wenig überzeugend erscheinen mir die Resultate von Gehörproben, die man mit exakten Untersuchungen des Zeitsinns oder der Reaktionsgeschwindigkeit im wachen Zustand zu kombinieren versucht. Das schematische Verfahren bei diesen sehr variablen Experimenten ist etwa folgendes: Aus einer bestimmten, variierbaren Höhe fallen Gewichte auf eine Metallplatte, auf der durch diesen Fall qualitativ wie quantitativ verschiedene Geräusche oder Einzeltöne entstehen. Durch die Berührung der Platte aber wird ein Chronoskop in Bewegung gesetzt. Eine auf das Geräusch oder den Ton aufmerkende, im Nebenraum befindliche Versuchsperson, der die Schallquelle verborgen bleiben muss, hat im Moment der Aperzeption des Schalles eine Bewegung auszuführen, durch die das Chronoskop wieder zum Stillstehen gebracht wird. Somit kann an der Uhr abgelesen werden, wie viel Sekunden Tausendstel verstrichen sind zwischen dem Entstehen des Schalls und seiner Wahrnehmung. Was aber hat man denn nun eigentlich mit diesen Experimenten erprobt? Es scheint sich zunächst um die Reaktionsgeschwindigkeit des Individuums zu handeln. Aber in diese geht als ihr immanentes Wesensmoment sehr vielerlei ein. Einerseits die augenblickliche Bereitschaft, andererseits die perzeptive Empfänglichkeit, endlich auch die aperzeptive Übung der Versuchsperson. Niemals aber fällt eine faktische Reaktionsschwelle mit der Schwelle der Reagibilität einer Versuchsperson zusammen. Selbst auf dem Gebiet scheinbar reflektorisch spontaner Sinnesreaktionen liegt ein Irrtum der Experimentalpsychologie darin, dass sie das spezifische Moment der Aktivität der Versuchspersonen ausschaltet und mit ihren Apparaten verfährt, als ob das Bewusstsein der Versuchsperson automatisch sei und als ob aus der quantitativen Natur von Reizen und Reizäußerungen nun auch auf die qualitative Impressionabilität geschlossen werden dürfe. Die spezifische Fähigkeit zu einer Reaktion hat nichts zu schaffen mit der Geneigtheit zu ihr, und die Geneigtheit wiederum ist ein anderes als die Bereitschaft. Die Bereitschaft zu einer Reaktion ein anderes als die Möglichkeit zu reagieren. Und diese Möglichkeit zu reagieren könnte endlich auch noch von dem kontinuierlichen Reaktionsvermögen unterschieden werden. Was also untersucht man bei den geschilderten Reaktionsversuchen? Ist es die spezifische Beeindruckbarkeit? Ist es der Ausdrucksdrang, das Ausdrucksvermögen, die Ausdrucksmöglichkeit? Man gewinnt bei diesen verführerischen Experimenten der Psychophysik freilich sehr billig gesicherte Resultate, wenn man sich gegen die philosophischen Analysen des Schreibtischpsychologen die Ohren zustopft und die große Kompliziertheit gegenständlicher Auffassungsakte beiseite schiebt, nur um recht grob und deutlich das Auffassen einer Empfindung mit dem Empfinden selber und die Empfänglichkeit für Reize mit dem Bemerken von Reizen vermischen zu können. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Klaus Missfeld.